Transparenz für die Ohren. Nochmal zu machen. So, wir beginnen jetzt heute um 20.01 Uhr mit der Team-Polgriff-Sitzung. Ich begrüße jeden sozusagen. Moderation mache ich. Aufzeichnung, wenn jemand machen will, soll er machen, bitte. Ich sehe jemanden, der macht es schon. Super. Dann organisatorisches Top 0. Gibt es da was? Kommt das momentan relativ gut? Eine Frage in die Runde. Wir schicken das ja jetzt auf die verschiedenen Mailinglisten. Ist es angekommen oder ist es in Ordnung oder sollen wir das noch ein bisschen verändern? Ist angekommen, ist in Ordnung. Danke. Okay, danke. So, dann kommt der Bericht vom Bund. Der Bernd ist gerade auch im Urlaub. Ich bin auch momentan die Woche eigentlich im Urlaub, aber ich bin hier. Wir haben gestern Presse, also Redaktionssitzung gehabt. Da wurde das besprochen. Ich habe das Pad mal reingesetzt, die ISG-Presse, was wir gemacht haben, wie wir das besprechen. Da kam zum Zuge, dass wir mehr Informationen bräuchten von den Fraktionen und auch von den Landesverbänden. Wäre grundsätzlich nicht schlecht, wenn wir da irgendwo mehr Input kriegen würden in der Redaktion. Die Anita oder auch die alle anderen wären sicherlich froh darüber, wenn da mehr Informationsfluss käme von den Einzelnen. Jetzt ist momentan Sommerpause, klar, aber das wäre so der eine Punkt. Und auch die Social-Media-Kanäle bräuchten Input, gerade aus den drei Wahlkampfgebieten, sage ich mal, also Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Wäre klasse, wenn wir das auch über den Bund schießen könnten. Fotos etc. pp. Also die Jungs und Mädels freuen sich definitiv darüber, über Input, ganz dringend. Baden-Württemberg, gehe ich da mal weiter rüber zu Baden-Württemberg. Oh, gibt es Fragen zu meiner einer? Sorry. Keine Fragen, gut. Baden-Württemberg, da ist ja der Polgriff, der nicht kommen wollte. Immer weiter auf Bayern. Mag Bayern noch was erzählen? Also ich bin aus Bavü jetzt ersatzweise da, aber unser Polgriff ist gerade eben auch im Urlaub, also es gibt nicht wirklich was Neues und was wir gemacht haben, steht in diesem Vorstands-Newsletter drin, der ist auch auf unserer Homepage drauf. Ich nehme alles zurück, Sebastian, sorry. Hab dich nicht gesehen. Hast du den Link von dem Homepage-News? Dann kann man da darüber gucken. Ich tue kurz ins Pad rein, wenn ich nah. Danke dir. Und Bayern möge dann auch was erzählen dann. Okay, Vanessa hat vor einem Monat nochmal mit mir geprüft. Sie ist auf dem Presseverteiler. Das heißt also, der Bund müsste alle Pressemitteilungen, die rausgehen von Bayern, automatisch bekommen. Wenn es da noch Bedarf gibt, ich werde nochmal Marion Ellen ansprechen. Sie ist derzeit für unsere Social Media Kanäle zuständig, werde ihr sagen, vielleicht machen wir nochmal einen extra Kanal auf, dass also Vanessa oder wer auch immer von euch darüber hinaus benannt wird. Wir wollen ja nicht spammen und eben Daten, den Datenball flach halten, dass diejenigen eben informiert werden, wenn irgendwas gepostet wird über die Landeskanäle. Okay. Bei uns ist auch Urlaubszeit. Die Rückläufe sind spärlich. Wir haben das letzte Mal bei unserer Landesvorstandssitzung beschlossen, dass wir den Landesparteitag in Bayern 12, also 2014, 1 in Regensburg machen, und zwar am 13. und 14. September. Jeder ist sehr herzlich eingeladen, natürlich der Bund allen voran. Vielleicht könnt ihr diesen Termin bestätigen, dass ihr vorbeikommt. Dann haben wir auch einen Redeslot für jeden, der ein Begrüßungswort zum Beispiel sprechen möchte. Das ist jedenfalls das Wichtigste an diesem Tage. Alles andere läuft, zumindest also nach der Urlaubszeit. Das steht dann im Pad, brauche ich, glaube ich, nicht vorzulesen. Wir haben, beziehungsweise ich war letzte Woche auf einem interessanterweise im Presseclub München veranstalteten Nachmittag, ein Informationsnachmittag nannte sich das, vom Bund der Selbstständigen Gewerbeverband Bayern, unter dem Titel Machbare Cybersicherheit für kleine und mittelständische Unternehmen. Furioserweise habe ich dort als Mitreferenten den Mitbegründer der Bayerischen Piraten, Ralf Reinhardt, getroffen. Und er sagte also, ja, er ist also immer noch stark unterwegs. Er hat ja ein eigenes Unternehmen, ist auch im Computer Chaos Club. Er hat sich aber bei einem Piraten ein bisschen zurückgezogen. Ich hatte das Gefühl, nachdem ich mit ihm gesprochen habe und ihm die Situation der jetzigen Piraten geschildert habe, dass ich ihn wieder einbinden konnte. Wir werden also demnächst mehr von ihm wieder hören. Und zu dem Thema möchte ich nur so viel sagen. Wir gehen es ja immer von der anderen Seite an. Ich habe ganz früher mal gehört, ja, Piraten sind ganz toll, aber die machen so viel mit Angst. Also Angstkampagnen und Furcht und das ist alles ganz schlimm, was im Internet passiert. Vielleicht sollten wir das auch mal von der anderen Seite betrachten. Hier also ein Wink an den Bund. Machbare Cybersicherheit heißt eigentlich auch, dass wir Leute auf unsere Seite ziehen können, das ist also langfristig gedacht, die originär wohl eher nicht zu den Piratenwählern gehören würden. Aber ich habe immer wieder auf Veranstaltungen festgestellt, dass wenn es darum geht, dass irgendwo was mit Cyber, Internet, Netz, Verbindung, Telekom, Drosselkom, irgendwo so ein Thema angesprochen wird, dass dann die Piraten auch erwähnt werden. Ist eine schöne Sache. Vielleicht könnte man das insofern ausbauen, dass man sich auch mal mit der Cybersicherheit vertieft befasst. Das heißt also, diesen ganzen Spionage, ich möchte es mal so nennen, Zirkus, so aufgreift, dass wir mal herangehen und sagen, okay, finden wir alles überhaupt nicht lustig, aber wie können wir denn auch Unternehmen helfen? Das heißt also nicht Angstkampagnen fahren und sagen, ihr müsst alles schön verschlüsseln, auch wenn es also dann so ist, NSA und dergleichen mehr, abhören, weil das besonders interessant zu sein scheint, sondern wie können wir denn euch helfen, als Piraten daran zu gehen und euer Unternehmen sicher zu machen. Es ist jetzt nicht originär unsere Aufgabe, zu beraten und Unternehmen zu ertüchtigen, sich besser auf Angriffe vorzubereiten. Das machen andere schon, das haben andere auch schon besetzt. Aber wenn wir hier ein kleines Standbein oder eine Kompetenz aufbauen könnten, wäre das vielleicht auch im Sinne von, ihr macht ja alles nur mit Angst, mal ein Zeichen. Okay, so viel also von mir. Wir haben nächste Woche ein ganz tolles Teil, einen sogenannten Südost-Oberbayern-Stammtisch. Erstmals haben wir das initiiert, ist auch schon durch die Presse gegangen. Ich bin ja mal gespannt, wir haben TTIP und TISA auf der Tagesordnung, also zwei ja wirklich polarisierende Handelsabkommen. Wie viele Leute kommen werden, also ich bin ja mal gespannt. Angekündigt sind bis jetzt 45. Das ist ziemlich viel für einen Stammtisch, zumindest aus meiner Sicht. Okay, das soll es gewesen sein. Fragen gerne. Eine Frage habe ich. Habt ihr schon Referenten für diesen Regionalkonferenz oder Stammtisch oder wie auch immer ihr das nennt? Referenten bis jetzt Bernhard Häusler. Der hat sich auch schon mit TTIP befasst. Er macht das knackig. Ich könnte auch mal gucken, wo der Link ist. Seine Folien sind so zugeschnitten, dass er tatsächlich die wichtigsten Punkte resümiert hat und schlagwortartig vorbringt, was an TTIP gut oder schlecht ist. Wenn du jemanden noch kennst und der Zeit hat, haben wir bestimmt noch einen Redeslot für den übrig oder diejenige. Mir fällt einer an, aber das müssen wir danach machen. Wenn das hier vorbei ist, dann sage ich dir den Namen. Super. Der ist von der ATAC. Das ist halt ein außerhalb von der Partei. Der ist ganz gut. Okay. Wir werden das übrigens auch fortsetzen. Also es wird nicht der einzige südostoberbayerische Stammtisch bleiben. Wenn das so einen Erfolg hat, wie es sich andeutet, dann wird das ein Knüller. Und die nächsten Stammtische, wir werden das auch am, wann war das, Freitag besprechen, werden natürlich auch mit dem Thema aufgezogen, sodass es auch außerhalb der Piratenbubble Leute anziehen kann. Zu der anderen Geschichte mit LPT bei euch werde ich auch da sein, nur so nebenbei. Klasse, das freut mich. Danke, herzlich willkommen. Klar. Gibt es noch Fragen zu Bayern, außer von mir? Okay, dann gehen wir weiter. Berlin. Berlin ist, tut Dinge. Brandenburg. Okay, Brandenburg tut wahrscheinlich Wahlkampf. Bremen. Ja, wahrscheinlich auch irgendwas. Hamburg. In Hamburg wollte ich mich nochmal drum kümmern. Mache ich noch die Woche. Fällt mir jetzt 10-1 ein. Hessen, der Volker. Ist er da oder ist er nicht da? Der Volker ist nicht da. Steht hier drinnen. Was da sehr viel passiert, kann man sich ja durchlesen. Er hat reingeschrieben, er kommt später. Kann also ja. Sich vielleicht später selber so noch vorstellen. Okay. Mecklenburg-Vorpommern? Okay. Tut auch Dinge. Niedersachsen? Macht auch Dinge. NRW hat auch was reingeschrieben. Mag es jemand... Ich bin da. Oh, okay. Okay, dann erzähl. Ja, ich weiß, ich war schon lange nicht mehr da, muss mich dafür auch entschuldigen. Hallo Jens, ich freue mich dann. Hallo mein Guter. Also, was war denn in NRW in letzter Zeit? Zum einen sind wir gerade in der Schlussplanung für den LPT, der ja am letzten Augustwochenende stattfinden wird. Da haben wir uns jetzt entschlossen, was vom Bund zu übernehmen. Wir werden auch diese Heftchen, diese Stimmzettelheftchen machen, weil es damit einfach schneller geht. Dadurch, dass wir nur eigentlich fast nur Kandidaten hatten, die jetzt im Vorstand sitzen und außerdem sich niemand beworben hat, habe ich mit relativ vielen Leuten gesprochen, ob sie nicht Lust haben, auch in den LAFO NRW zu kommen. Ich mag das irgendwie immer, wenn es bei einer Wahl auch eine Wahl gibt, also mehr als eine Person da ist. Dann haben wir jetzt die Gamescom ab morgen in Köln, wo wir relativ groß vertreten sein werden, die Fraktion auch. Wir haben eine Postkartenaktion. Auf der Vorderseite der Postkarte ist ein transparenter Gameboy. Auf der Slogan ist, deine Spiele gehören dir. Und wir werden in erster Linie auf der Gamescom Aktionen dazu machen, was das Kaufen von Spielen angeht, wo ja auch immer mehr der Trend dazu geht, dass du quasi nur die Nutzungszeit der Spiele kaufst. Diverse seltsame Kopierschutze von Firmen, da werden wir relativ viel machen in der Hinsicht. Wir sind auch schon morgen am Fachbesuchertag da mit unserer Presseabteilung, werden da mit einigen Spielenfirmen auch nochmal reden können. Dann startet jetzt in NRW mal wieder eine neue Reihe von Rhetorikschulungen. Die nächsten drei sind jetzt schon geplant für unsere Mandatsträger. Das sind so ein- bis zwei Tagesschulungen, die stattfinden werden. Eine davon wird auch in Bayern sein. Da bin ich schon mit meinem lieben Kollegen aus Bayern im Gespräch, dass ich da zu euch runterkomme. Und wir haben, ihr habt es ja heute mitgekriegt, leider so ein bisschen Gatekeeping, sage ich mal. Wir haben gerade so ein bisschen Theater in der Fraktion, wo ja heute Daniel Düngel als Vizepräsident zurückgetreten ist. Da hatten wir auch einiges. Ich sehe da nicht, dass es von Seiten der Partei da Statement-Druck gibt. Wir als Landesvorstand halten uns da auch zurück, verweisen an die Fraktion, sagen, das ist eine Fraktionsangelegenheit, sind da aber in sehr engem Gespräch mit der Fraktionspresse und sind jetzt mal gespannt, wie von der Presse der Rücktritt von Daniel Düngel wahrgenommen wird morgen. Wir lassen uns mal überraschen. Das war so in erster Linie. Viel mehr habe ich nicht, weil ich die letzten zwei Wochen im Urlaub war. Kenne ich. Danke dir, Jens. Gamescom, habt ihr da einen Stand oder was ist da genau nicht geplant? Auf der Messe, das ist ja bizarr teuer. Also erstmal dürften wir, sogar die Fraktion, keinen eigenen Stand machen. Die politischen Parteien dürften bloß irgendwie bei einer Spielefirma mit auf dem Stand stehen. So. Wir haben aber direkt am Bahnhof Deutz, der ist quasi direkt um die Ecke, einen Infostand. Da, wo quasi alle Leute, die mit ÖPNV da hinkommen, vorbeigehen werden, ist der Infostand von uns. Und wir verteilen uns da mit Merchandise und Informationsmaterial regelmäßig dumm und dusselig. Also da kommen ja pro Tag 250.000 Leute zu der Messe. Ist wirklich richtig krass, was man da an Infomaterial los wird. Und die Erfahrung zeigt, dass auch das Allerwenigste davon im Müll landet. Wir haben immer hinterher geguckt, ist das jetzt im Müll gelandet? Findet man das irgendwie viel auf dem Boden? Das Allerwenigste davon landet da. Quasi schon ein Partitionstermin. Weitere Fragen? Anmerkung? Ja, Games-Frage. Ja? Ja, stell's. Wie sieht's aus mit Pressebegleitung? Habt ihr da schon was vorbereitet? Läuft schon was? Habt ihr da schon was draußen? Habt ihr da Interesse, zusammen mit dem Bund nochmal was zu machen? Weil wenn Gamescon ist eigentlich ein bundesrelevanter Event und wenn Piraten da was tun, dann könnte man darauf hinweisen im Zweifelsfall. Zum anderen, habt ihr da was an Social Media Begleitung geplant? Eine gezielte Social Media Aktion währenddessen? Und wenn ja, gibt es da Kontakt zur Bundesebene mit den Social-Media-Leuten, damit Inhalte im Zweifelsfall koordiniert verteilt werden? Presse habe ich ja eigentlich bei uns relativ wenig mit zu tun, muss ich sagen. Ich weiß, dass die Fraktion Sachen plant. Große Pressemitteilung dafür gibt's nicht, weil letzten Endes, seien wir ehrlich, wir machen einen Infostand. Also wir nehmen nicht am Podium teil oder sowas, es ist einfach ein Infostand. Das ist jetzt nicht wirklich eine Nachricht, aber das mit Social Media klingt gut. Ich gebe das mal an unsere Presse weiter, dass die, wenn die was machen, sich auf jeden Fall an den Bund wenden. Also ich finde die Idee mit Gamescom auf die Facebook oder auf die Social Media schon eigentlich sexy irgendwie, wenn ich das mal so anmerken darf. Ich kümmere mich drum. Noch eine Anmerkung? Ja, das ist so. Ich begleite so seit ein paar Tagen diese Geschichten in der Gamescom und ich finde es traurig. Also jetzt wird gefragt, ob der Bund was macht und sowas. Keiner wollte was machen. Der Wirkungstreffer und die Sasa, die haben sich den Arsch aufgerissen und noch zwei, drei Leute. Und wenn man es sieht, welche Leute bis jetzt sich eingemeldet haben, da den Infostand die drei, vier Tage mitzumachen, da sind drei oder vier Leute, fünf Leute maximal. So Flyer und sowas, die versuchen jetzt von irgendwelchen alten Bestände, TTIP und ich weiß nicht welche Flyer zusammenzukratzen, dass die genügend Material haben. Und jedes Mal, wenn die nach Geld gefragt haben, es ist ja, wir haben kein Geld. Der Landesverband NRW hat jetzt, glaube ich, 500 Euro zur Verfügung gestellt für Flyer, ja. Aber das ist ganz, ganz armselig, was das läuft. Also die Leute, die diese Geschichte organisieren, die sind regelrecht am Betteln, um an Geld zu kommen. Und das ist tatsächlich so, das ist eine sehr bedeutende Messe diese und da kommen sehr viele junge Leute. Und das war also nicht gut, wie es gelaufen ist. Ich danke für das Feedback, auch wenn ich da ein Stück weit korrigieren muss. Du hast recht, die Sasa war ja mit da drin in dem Planungsteam. Und dass da zu wenig Leute mitgemacht haben, ja, das stimmt auch. Aber wir haben auch erst jetzt, also den Finanzantrag, den wir bekommen haben, der ist gerade ein paar Tage alt. Den haben wir irgendwie schnell im Durchlauf gemacht. Und es gibt ja unglaublich viel Werbematerial von der Fraktion, die ja da vor Ort steht. Also haben wir gesagt, die Leute von uns können doch auch das Fraktionsmaterial, das extra dafür gedruckt wird, mitverteilen. Wir müssen ja jetzt als Landesverband nicht auch noch was drucken, weil das Zeug wird ja produziert. Die bringen Sachen mit und das haben wir aber auch, also Sasa weiß das doch. Also es ist nicht so, dass ihr da ohne Infomaterial steht. Ihr müsst doch keine uralten Sachen machen. Die Fraktion hat extra Infomaterial speziell für die Gamescom produzieren lassen. Daran die Nachfrage, Infomaterial speziell für die Gamescon, gibt es das in digitaler Variante? Wenn ja, bitte her damit, damit ich das an die Bundessocial Media geben kann. Das macht der Erik aus der Fraktion. Ich habe es mir schon aufgeschrieben, dass die sich morgen dann vielleicht an euch wenden. Danke dir, Jens. Habt noch eine Anmerkung? Bitte. Erstens, Jens, wir freuen uns schon, dass du runterkommst nach Bayern und uns schulst. Und das Zweite, ich habe diesen Link schon im Pad zu stehen. Das war ganz irre. Als Rosenheim 24 meine Information zu TTIP und TISA veröffentlicht hat, relativ schnell danach war irgendjemand anonym mit einem Kommentar dabei und hat genau zu Daniel Düngel geschrieben, tenormäßig, ja, wenn man solche Leute in den Reihen hat, was kann man dann schon von einem Referent, der über TTIP referiert, erwarten? Also das ist irgendwie kurioserweise auch nach Rosenheim gedrungen. Muss nicht geografisch jetzt gemeint sein, der kann das ja googelt haben, aber es hat seine Runde schon gemacht. Ja, das weiß ich. Das ist nicht gut gelaufen, die Nummer. Es hätte deutlich früher und deutlich besser reagiert werden müssen. Das Blöde ist halt, dass die Presse ausgerechnet zu dem Zeitpunkt das Thema hochgespült hat, als Daniel Düngel in Urlaub geflogen ist. Also es ist halt, und zwar nach Amerika. Also, ne, der ist nicht irgendwie mal eben in Reichweite, sondern der ist echt weg. So. Und es hat einfach gedauert, den zu erreichen. Ich finde das Statement, das jetzt heute rausgegangen ist und dass Daniel da selber reagiert hat, finde ich persönlich gut. Ich weiß, manche sehen das anders. Manche denken, er hätte Vizepräsi bleiben sollen, weil das privat ist und nichts mit Politik zu tun hat, was da passiert ist. Ich persönlich, und ich habe es Daniel auch gesagt, ich finde es gut und mutig und richtig, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Ich weiß, dass sich das Thema bei weitem nicht nur auf NRW bezieht. Ja. Danke. Zum LPT, wir werden auch da sein. Also Silke und ich werden auf hier. Ja, also nicht, dass also wir werden da auch da sein. Nicht, dass es willkommen nicht zu NRW oder so. Finde ich super, freue mich. Wir uns auch. Aber erst am Sonntag, weil ich glaube, am Samstag ist die FSA in Berlin. Irgendwas war. Ja, genau. Dann haben wir die ersten ja schon gewählt. Genau. So, dann haben wir. Gibt es noch Fragen zu Nordrhein-Westfalen? Okay, nein. Rheinland-Pfalz? Mag da jemand was sagen? Okay. Tugdinge? Saarland? Tut wohl auch Dinge. Sachsen ist wahrscheinlich mit Wahlkampf beschäftigt. Sachsen-Anhalt. Wir haben aktuell, also ich bin hier, René Indiz, stellvertretender Vorstand. Wir haben zurzeit noch ein bisschen die Findungsphase durch Urlaub und so weiter. Bei uns ist jetzt erstmal aktuell wieder Ruhe. Braucht er noch irgendwie Hilfe oder so? Oder alles okay? Nee, das ist jetzt das Formalien, Konto einrichten, die Unterschriften. Also wir haben ja quasi im Vorstand bis auf meine Person komplett neu besetzt, mit welchen, die noch nie im Vorstand drinne waren. Jetzt müssen wir Konto regeln und der ganze Kram. Ja, und da hat sich ein bisschen was überschnitten, weil fast alle berufstätig sind und jetzt im Urlaub waren. Für mich mal eine Frage mit Sachsen. Ist das noch so, dass Sachsen quasi kein Wahlkampfbudget mehr hat und noch Geld braucht? Ich weiß nicht, was Sachsen, also Sachsen ist an uns nicht rangekommen, dass sie Geld brauchen. Also soweit ich das letzte Mal, in Dresden war, war alles okay. Also da wurde nicht irgendwas von Geld gesprochen. Okay, weil bei uns war so ein Pledge angeschwemmt worden, aber das war so ein privater Pledge und es gab keine offizielle Anfrage jetzt aus Sachsen. Also eine offizielle ist bei mich reingegangen. Wir hätten auch sicherlich eine Pledge machen können. Was da war halt die Großraumplakate, wo wir die gepusht haben. Ja, dann ist okay. Also hätte ich auch erwartet, dass wenn jetzt größere Probleme sind, dass sie nochmal allgemein auf die Vorstände zugehen. Also weder in Hessen noch in Bund ist bei mir irgendwas eingegangen. Also vielleicht war es da jemand anders noch irgendwas? Na denn. Dann haben wir jetzt Schleswig-Holstein. Kathi, bitte. Oder bist du nicht mehr im... Kathi? Oder bist du gar nicht mehr... Doch, ich sehe dich. Also ich höre dich nur nicht. Na gut, gehen wir weiter. Thüringen? Die machen auch irgendwas mit Wahlkampf, das weiß ich. Dann gehen wir mal zu den Themenbeauftragten. Bruno... Was tut Dinge? Sozialpolitik? Ja, ist da. Dann erzähl mal. Wir sind derzeit mit wöchentlichem Abstand an den Telefonlisten an die Jobcenter. Da gab es ja ein neues Urteil aus Düsseldorf, wo das Verwaltungsgericht gesagt hat, die Telefonlisten unterliegen dem IFG und müssen ausgegeben werden. Ansonsten, die AGBGE hat zwei Fachbeauftragte gewählt, Felix Köln und meine Wenigkeit. Das sind so die aktuellen Sachen. Danke dir. Gibt es Fragen dazu? Ja. Gerne. Gilt das nur für Nordrhein-Westfalen oder für den Bund? Das Dumme ist, die Verwaltungsgerichte in verschiedenen Ländern urteilen auch verschieden. Chemnitz hat genau das Gegenteil gesagt. Okay, also müssten wir, wenn das für Bayern noch nicht gelte, selbst das anstrengen? Wie macht man das? Einfach zu Gericht gehen oder braucht man da einen Präzedenzfall? Man stellt einen Antrag an die Jobcenter oder das Jobcenter. Dann kriegt man von denen eine Ablehnung. Gegen die Ablehnung macht man Widerspruch. Dann werden die den Widerspruch wieder ablegen. Dann kann es ans Verwaltungsgericht gehen. Der Verstoß gegen das IFG. Danke. Ich kenne das aus Hessen, wir machen das in Hessen auch gerade und da gab es von, ich sag mal, gefühlten 50 Arbeitsämtern 50 verschiedene Antworten. Obwohl, hast du da mit dem Michael Passlack mal gesprochen vom AK Soziales? Denn Hessen ist ja gerade mit der Jobcenter-Aktion bearbeitet worden. Ja, ja, er macht es. Aber ich kriegte dann die Antworten. Oftmals. Klar, du bist ja als noch Hesse an der Quelle. Genau. Gibt es noch Fragen zu Sozialpolitik? Ja, das muss doch wahrscheinlich Verwaltungsgericht Düsseldorf gewesen sein. Ja, genau, VG Düsseldorf. Nur als Hinweis fürs Protokoll. Okay. Gut, danke. Dann gehen wir zur Gesundheit. Ja, ich habe schon eingetragen. Mehr Neues gibt es nicht zu berichten. Im Wiki gibt es jetzt eine Stellungnahme zum Koalitionsvertrag, was die gesundheitspolitischen Aussagen angeht. Danke dir. Gibt es Fragen? Gut, dann gehen wir zur Landwirtschaft. Der Umwelt ist, der Bernd ist im Urlaub, also tut Dinge. Oder Urlaub ist auch egal. Landwirtschaft? Nichts Relevantes für den Bund. Okay, danke dir. Anke ist zufällig nicht da. Sollten wir mal ansprechen. Nächstes Mal. Ich werde sie mal ansprechen, ob sie nächstes Mal oder so mal vorbeikommen kann. Dann Demokratie, Wahlrecht. Okay. Ach, da habe ich noch was vergessen. Jetzt, wo du es gerade sagst, mit Wahlrecht. Ja, erzähl. Es gibt eine Aktion, die nennt sich Wir wollen wählen. Das ist eine Aktion von Jugendlichen und Schülern, die eine Absenkung des Wahlalters fordern. Die werden auf unseren LPT kommen, sind Gast von uns und bekommen da auch einen Redeslot und einen Infostand, um Werbung für ihre Aktion zu machen. Das freut mich besonders. Finde ich gut. Wie weit? 16 Jahre oder null? Ich glaube null. Also der Redner, den wir haben, ist 15. Ich bin sehr gespannt. Ist ein toller Typ. Na denn, toll. So, dann gehen wir zur Asylpolitik. Ist noch vakant. Kulturmedien, ist da einer dabei? Also Johannes oder die Kerstin? Okay, gehen wir weiter. Datenschutz. Ist der Patrick zufällig da? Der tut bestimmt Dinge. NSA? Der Jens? Mag er was vorstellen? Oder sagen? Es gibt in dem Sinne jetzt von mir nichts Neues, außer das, was ihr eh schon aus der Berichterstattung halt wisst. Snowden bekommt eben 3 Jahre Aufenthalt in Russland und die Bundesregierung fordert halt, dass die NSA alle Agenten aufdeckt oder andere, was wir natürlich nicht machen werden. Ein Punkt, den ich noch hätte, wäre jetzt, können wir diese Seite piratenerzählen.de unter Aktionen auf der piratenpartei.de-Seite verlinken? Können wir das machen? Weil das ist ja in dem Sinne eine ziemlich gute Aktion, die von uns da jetzt halt kommt. Und ich würde das ganz gut finden. Ich habe es auch, glaube ich, schon mal auf die Liste geschrieben. Aber das Problem ist halt, die beiden Leute aus Berlin, die das Piraten erzählen halt machen, sind ja nicht auf der Liste. Und deswegen ist es wohl ein bisschen versandet, dass man das Piraten erzählen halt unter Aktionen auf piratenpartei.de verlinkt, weil das noch zu wenig bekannt geworden ist. Also ich wusste nicht, was dagegen sprechen würde. Schreib das mal, oder ich schreibe das dem Bernd, dann kann er es vielleicht verlinken. Genau. Die erste Ausschusssitzung ist wieder am 11. September. Ich glaube, momentan ist es vielleicht ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Okay, ich schicke es ihm, dann mache ich das gleich und dann vergesse ich es nicht. So, dann gibt es dazu Fragen nur? Okay, nicht. Und der Ali ist da zufällig da? Könnt ihr mich hören? Bernd, ja, wir können dich hören. Ah ja, wunderbar. Ich habe gerade heute einen wunderbaren Beitrag von diesem Forscheboot gelesen bezüglich der Einreise von Snowden nach Deutschland. Der hat also da ein ziemlich vernichtendes Urteil der deutschen Politik ausgestellt. Ich weiß nur nicht mehr, wo das war. Vielleicht hat es ja noch einer gelesen und kann das dann nochmal verlinken. Das war nämlich sehr interessant. Entgegen anderer, die sagten, es würde nichts passieren, wenn man den Snowden einlädt, hat der gesagt, wenn der herkäme, würde der sofort verhaftet werden und die Bundesregierung müsste auch noch dabei mithelfen. Hat noch jemand eine Ahnung, wo das war? Ich weiß nicht, Frank, hast du es gefunden? Okay, dann poste das doch mal da rein. Das war nämlich wirklich gut. Das war mit amerikanisches Gesetz, ne? Ja, ganz genau. Ganz, ganz übel. Also ich habe es ja nicht gelesen, aber da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen dazu. Ne? Es gibt ja auch einen anderen Artikel von einem Rechtswissenschaftler, der eben sagt, nein, ist das gar kein Problem, dass er Asyl bekommt. Aber ich werde mir das mal durchlesen. Danke. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Nur eine andere Anmerkung an den Jens. Ja. Bitte. Ja, danke Jens nochmal für deinen Kommentar auf netzpolitik.org. Zu diesem BEO-Vorstoß vom Bund. Das hatte Substanz, das war gut formuliert und die Kommentare zeigen auch, dass man auf Stuss einfach am besten reagiert, wenn man kompetent darauf antwortet. Nochmals danke an dich. Ja, kein Problem. Kein Problem. War ja aber nicht zur NSA, ne? Das war zum BEO. Das war zu BEO, ja. Okay, dann gehen wir weiter. Für nicht offiziell Bildung, mag da jemand, der Michael Kittlaus, mag er dazu was sagen? Auch wenn er noch nicht offiziell beauftragt ist. Ja, ich könnte was dazu sagen. Das ist das, was wir in der AG Tellerhand im Moment gemacht haben. Ich habe es auch geschrieben, was auf EU-Ebene läuft. Das ist inzwischen eingeschlafen, weil da nur noch die Polen und zwei, drei Franzosen aktiv sind. Der Rest hat sich so mehr oder weniger ausgeklinkt aufgrund des schlechten Wahlergebnisses. Und wir fangen also am 25. dieses Monats wieder an, richtig zu arbeiten. Da ist nämlich unsere nächste Sitzung und wir versuchen dann also überall, auch jetzt bei den nächsten Wahlen im kommunalpolitischen Bereich, die Leute zu unterstützen, falls sie irgendwelche Fragen zur Bildung haben. Teilweise sind wir dann auch vor Ort, aber das läuft. Den Rest habe ich geschrieben. Eine Anmerkung von mir. Die meisten südlichen europäischen Länder haben jetzt Sommerpause. Das heißt, bis Mitte September passiert da so oder so nichts. Also in den Sommerpausen brauchst du nicht damit zu rechnen, dass irgendjemand aus Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich da wirklich mitmacht. Also wartet da, wenn es international geht, bis Mitte September. Ja, wir hatten ja das Realtreffen hatten wir ja bei der Gründung PPEU gehabt. Da waren also aus 12 Ländern die Leute da. Dann hat man noch zwei Sitzungen danach gehabt auf dem schwedischen und auf dem französischen Server. Die waren auch noch relativ gut besucht und danach hat sich es einfach zerschoben. Nicht wegen dem Urlaub, sondern einfach, weil Leute enttäuscht waren wegen dem Wahlergebnis. Wir hatten uns mehr versprochen, dass wir da auch effektiv arbeiten können. Aber da ja nur die Julia drin ist, hat sich das erledigt im Endeffekt. Okay, gut. Dann gibt es da noch Fragen zu Michael? Okay. Dann auf EU-Ebene. Mag das jemand vorstellen, der das da reingeschrieben hat? Achso, das warst du selber, Michael. Okay, sorry. Laufende Projekte. Gibt es da etwas? In Berlin, Ende des Monats, nicht vergessen, ob das jetzt ein Projekt ist oder nicht, aber da sollten wir irgendwo noch auch reinschreiben. Ja, dazu habe ich eine Frage. Was würde unter diesen Top 3 fallen? Sind das Projekte, die wenigstens länderübergreifend mit zwei Ländern zusammen gemacht werden oder vom Bund? Was kann ich darunter verstehen, bitte? Es sowas in der Richtung zwei Länder. Oder wenn man zum Beispiel eine Kampagne macht oder sowas, ein Projekt halt, was man zusammen bearbeitet. Das würde ich darunter verstehen. Danke. An der Stelle natürlich auch wieder die Einladung an PolGFs, wenn längerfristige Projekte oder sowas laufen, dann natürlich auch gerne hier einbringen und dann können wir schauen, was von Bundesebene an Unterstützung zu dem einzelnen Projekt gebracht werden kann. Genau. Gut. Dann gehen wir zu Taftan. Wir sind bei Zeile 189. Bruno ist verhindert im Urlaub. Gehe ich weiter. 191, Aktionsblock. Wie gesagt, die FSA in Berlin. Wäre super klasse, wenn wir da irgendwie ein Fahnen mehr von Orangen oder zumindest viele Leute hinkriegen. Dann sind wir schon bei Top. Verschiedenes. Hier, weil gerade reingeschrieben wird, bitte ein orangenes Fahnenmeer. Ich habe nur mitbekommen, dass entweder war es auf der früheren Demo oder bei einer anderen, die Veranstalter darum gebeten hatten, dass die Piratenflaggen nicht so weit vorne sind, am besten runtergenommen werden. Wie kann man das überhaupt verhindern? Nee, ne? Also ich werde jetzt keinen offiziellen Aufruf machen, dass wir fahren mehr, aber ich fände es persönlich nett, wenn ein paar Fahnen da erscheinen würden. Aber das habe ich jetzt nicht offiziell gesagt. Ja, klar. Guten Abend. Guten Abend, Volker. Du möchtest noch über Hessen berichten, gell? Dann springen wir mal zurück. Wir waren fast fertig. Auf die 91, bitte sehr. Ja, ich habe das Pad jetzt nicht direkt vor mir. Wir haben ein paar... Also wir hatten vor allen Dingen inhaltlich das Thema mit der Frau Kühne-Hörmann, die sich als Justizministerin in Hessen ausgesprochen hat, dass Google das doch ganz gut macht mit der Unterstützung bei der Fahndung nach Kinderpornografie in den Inhalten von den persönlichen Mails der Leute und haben uns dagegen positioniert, auch relativ kurzfristig danach. Und jetzt irgendwie zwei Tage später ist dieser Talking Point mit die Mail-Provider sollen nicht die Hilfs-Sheriffs werden, auch bei der FDP aufgetaucht. Und der Christian Lindner wird mit so einem Ding im Fokus zitiert. Ja, da ist ein bisschen schade, dass wir nicht die Reichweite entwickelt haben wie die FDP an der Stelle. Aber ich glaube, das war eine relativ schnelle und gute Reaktion. Wir hatten in Hessen jetzt eine sehr traurige Sache. Die Andrea Vorländer, die Gejawen auf Twitter, die ist verstorben am Samstagmorgen, meine ich. Und ja, die war halt sehr, sehr aktiv im Landesverband. Wir haben sie zwar Piratin der Herzen gekürt und ja, war halt auch Mitglied im Kreisvorstand in Gießen. Und das war halt so eine lange, lange Krankheit und das hat uns dann aber doch alle halt stark getroffen. Ist schon an vielen Stellen im Landesverband waren da viele Leute sehr traurig. Dann haben wir jetzt helfen wir mal gerade auf die Sprünge. Was steht denn da noch drin? Wir haben an Terminen jetzt die Mittelhessen- und die Südhessen-Konferenz, die Ende August und Anfang Mitte September stattfinden sollen. Wir haben eine Krypto-Party, die der Kreisverband Frankfurt im Anschluss an die D6-Demo am 1. November organisieren möchte. Es gibt die Mobilisierung zur FSA. Da haben wir in Kassel jetzt gerade Plakate aufgestellt, um ein Ticket nach Berlin zu fahren. Das lässt sich bestimmt, hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber gesprochen, irgendwie in vielen Orten kopieren. Das ist sehr gut und ich bin auch schon darauf angesprochen worden, dass da Leute Interesse haben, mitzufahren. Ja, was steht noch drin? Soweit ich sehe, hast du alles gesagt. Soweit ich sehe, hast du alles. Oder ansonsten fragt einfach, was euch interessiert. Gibt es noch zwei? Die Mittelhessen-Konferenz wird in Marburg stattfinden. Da werden wir auch noch einen Artikel auf die Webseite kriegen. Den schreiben die Mittelhessen aber noch. Und der 31. August war dafür ja, vorgesehen. Gibt es noch weitere Fragen an Hessen? Okay. Dann gehen wir auf, ich glaube, verschiedenes waren wir, Top 4. 197 Zeile wieder runter. Volker, machst du Volker, dein Mikro bitte aus? Ja, Moment. Und noch einmal an alle NVVs, da sind die Listen, die wichtig sind für den Bund, dass die jeweiligen Schlüsselfiguren in den jeweiligen LVs sich da einfach mal anmelden. Also Social Media zum Beispiel da unten, dass sie sich untereinander austragen oder unterhalten, SG Presse etc. pp. Ja, dann sind wir ja heute relativ schnell vorangekommen. Ich hätte noch einen Punkt für Verschiedenes. Ja klar, schieß los. Mir sind die Visitenkarten ausgegangen. Ich habe bisher Visitenkarten vom LV Schleswig-Holstein gehabt. Habt ihr da mal drüber nachgedacht, die Themenbeauftragten irgendwie mit Visitenkarten vom Bund auszustatten? Oder mache ich das wieder über den LV? Also wir haben sicherlich noch nicht drüber nachgedacht. Wenn der LV Schleswig-Holstein das machen wollen würde, würde sich der Bund sicherlich drüber freuen. Dann frage ich erstmal meinen LV und wenn die das nicht wollen, dann wende ich mich nochmal wieder an euch. Genau. So. Gibt es noch was, was wir machen wollen? International Freedom for Not 4? Mag das jemand vorstellen, der es gerade da einträgt? Nein, aber ich habe eine Bitte. So Leute, die Games kommen können, so vor allem die jüngeren Leute, die jetzt mithören, versucht mal irgendwo am Wochenende und am Freitag, am Donnerstag, ein paar Stunden frei zu machen und dahin zu kommen. Wenn ich dahin gehe, ich bin 67, was glaubt ihr, welche Wirkung ich auf die jungen Leute habe? Nur Gamescom, da kommen Leute aus ganz Europa. Und das ist ja auch so, dass die europäischen Piratenparteien auf uns zugucken, weil wir die größte Piratenpartei in Europa sind. Und das geht nicht, dass wir irgendwo so eine Pavillon haben und zwei Menschen da vorne stehen. Da müssen wir doch da sein. Da gebe ich. Ja, ich bin da mal international. Ich gebe dir recht, ich hoffe, dass ihr mich auch hört. Jodro, du meintest, dass ich jetzt vorbeikommen soll am Freitag oder was? Oder allgemein? Nein, ich meine allgemein, insbesondere die jungen Leute. Was willst du denn dahin? Du bist auch alt genug. Hör mal, so alt bin ich nicht. Ja gut, also so viel wie möglich da, Leute. Also das, wenn die Leute kommen, dass die sehen, aha, hier sind Leute, die gemeinsam was versuchen. Ja, es hat keinen Sinn, dass 203 Leute da sind, nur drei Leute. Bei so einer Veranstaltung, wo 200.000 Leute am Tag vorbeikommen. Also, wenn jemand in Köln ist, sollte mal in der Nähe von Gamescom gehen. Am besten Ballerstedt antwittern. Der sagt euch, wo der Stand genau ist. Das ist schon eine klasse Sache. So, ich hoffe, ihr hört mich. Ja. Danke, weil International Freedom of, ich habe ein paar Technikprobleme. Es gibt seit einigen Jahren ja auch diese Freedom of Free International, das darf man nicht vergessen. Die läuft mittlerweile, weil man sich vielfach nicht auf einen einzelnen Tag einigen konnte, auch über mehrere Tage mit einer großen Konferenz, dann auch in Brüssel, meistens um auch Europäische Parlament drumherum. Dieses Jahr vom 25.09. bis zum 29.09. in Brüssel. Auch da sollten wir natürlich unseren Augenmerk drauf haben. Vielleicht sollten wir da auch mal in der Folgerunde nochmal drüber sprechen, ob wir uns da vielleicht sogar mal mit ein paar Leuten mal dran beteiligen, dass wir da vielleicht sogar mal in Workshops zukünftig dabei sind oder was auch immer da auftaucht, weil das Programm für dieses Jahr ist, glaube ich, relativ gestrickt. Gute Sache. Aber ansonsten, es ist immer ein Aufruf, mitmachen, auch da gibt es da eine große Demo-Bewegung etc., also das ist auch sehr wichtig. Okay, danke Thomas. Gibt es dazu Fragen an Thomas? Ja, vielleicht eine Frage, Thomas, welche Organisationen sind denn da drin und wer veranstaltet das dann in Brüssel genau? Ja, die sind eigentlich da alle drunter verlinkt. Also Freedom Not Fair ist eine relativ unabhängige Organisation. Auch da gibt es momentan einiges an Veränderungen, auch personell. Sind aber überwiegend NGOs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist ja auch gar nicht verkehrt. Ich kann jetzt aktuell keinen Namen nennen, ich müsste da auch nachlesen. Wäre nett, wenn man gerade auch mal im Pad nochmal reinschreiben würde mit der Gamescom, an wen man sich da wenden kann, beziehungsweise die Verlinkung. Ja, darf ich auch noch mal eine Anmerkung machen zu diesen Bildungsgeschichten Bologna? Ja. Weil ich gebe dir, Christoph, du hast da recht, momentan ist überwiegend Sommerpause. Es waren auch teilweise Das ist jetzt kein Vorwurf, ungünstige Termine gewählt, zumindest für den zweiten Termin, weil plötzlich viele Leute auch gar nicht konnten, weil es passiert halt überall was auf der Welt. Wir sollten das auf jeden Fall mit AG Bologna oder mit Bologna nicht vom Schirm nehmen. Wir werden es brauchen, gerade im Rahmen Europa, weil da ist so viel Bildungs mit drin. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube, man kennt mich ja auch. Ich bin ja auch beim ersten Treffen Gott sei Dank dabei gewesen. Beim zweiten konnte ich auch aus, kurzfristig nicht. Aber das muss weitergeschoben werden. Und wir müssen gucken, dass wir da Werbung für machen, weil wir wissen, welche Probleme wir ja selbst allein in Deutschland mit diesem Bologna-Prozess haben, heute noch. Und das betrifft natürlich andere Länder anderermaßen. Und da muss schon geschaut werden, wie das in den einzelnen Ländern aussieht, dass wir da wirklich mal auf Dauer ein europäisches Bildungsprogramm der Piraten entwickeln können. PPI unterstützen ist ein wichtiges Kapitel. Ja. Ja, der Grundstein ist ja damals in Brüssel schon gelegt worden. Da sind wir ja dran. Und es gibt ja auch schon eine kleine Ausarbeitung zu dem Bologna und zu den ganzen anderen Sachen wie EQUET und NQR und so weiter. Also da ist schon einiges in Vorleistung gegangen, aber du hast recht, da bleiben wir dran an dem Thema. Ja, und gerne mal für die Runde, die sich da mit auseinandergesetzt haben. Wir dürfen nicht vergessen, die Bildungssysteme, selbst europaweit, sind sehr unterschiedlich aufgebaut, kommen aus unterschiedlichen Strömungen heraus, wie, was, wo sein sollte, müsste, etc. Also auch das ist nichts Einfaches. Es ist manchmal schon schwierig, alleine zu verstehen, wie das Grundbildungssystem eines Landes aussieht, um dann später eine Transformation hinzubekommen, hinsichtlich, wie kann man Bologna vielleicht sogar positiv gestalten oder ähnliches. Gibt es dazu Fragen? Okay. Wer ist denn der Ansprechpartner? Die Sassa ist Ansprechperson, glaube ich, für die Gamescon, soweit ich das jetzt rausgehorcht habe. Ist das richtig oder habe ich mich da jetzt vertan? Sassa findet man unter Pirateninfo. Sie ist im Vorstand von NRW. Da sind ihre Kontaktdaten. Fidel Samicke auf Twitter. Wie nochmal? Fidel Samicke auf Twitter. Kannst du das da oben reinschreiben und in Klammern und rechts von Sassa? Wenn ich finde, ja. Oh, danke. Danke. Gut, dann gibt es jetzt noch Fragen? Ansonsten würde ich die Sitzung schließen. Ich bin wieder da. Hat der Christian mich würdig vertreten? Ich musste telefonieren, sorry. Nö, aber du kannst noch ab 131 gerne was vortragen, was Schleswig-Holstein passiert. Wenn du magst. Naja, ich meine, ich habe da eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ich suche nach wie vor eine Location für unseren Landesparteitag und werde dann nach wie vor nicht fündig. Hier rumtelefoniert und wir haben ja Dinge, die da noch kommen. Ansonsten habe ich ganz, ganz, ganz viel telefoniert und mir den Mund fusselig geredet und die Landesgeschäftsstellenrenovierung nimmt so langsam Formen an und nähert sich einem Ende, endlich mal nach Wochen. Ansonsten machen wir das mit der BEO-Verifizierung wohl nächste Woche mal, nehmen wir das in Angriff und noch diverse Ausschreibungen und Live-Survey-Umfragen. Ansonsten habe ich auch da gar nicht so viel zu erzählen. Okay, danke dir. Gibt es Fragen zu Schleswig-Holstein? Lime-Survey, was fragt ihr denn da für Sachen ab, also bei euren Mitgliedern? Also wir haben zwei Lime-Surveys, die wir starten wollen. Einmal haben wir ja in Schleswig-Holstein eine neue Verfassung, beziehungsweise eine geänderte Verfassung, beziehungsweise die soll an den Start gebracht werden. Und dagegen gab es hier eine Riesendiskussion um den Gottesbezug in der Verfassung. Und dazu soll es eine Umfrage geben und halt zur Verfassung generell. Und ich würde ganz gerne, arbeite ich noch dran, eine Line-Survey-Umfrage machen, um die Mitglieder mal zu fragen, wo und wie und wann sie gerne inhaltlich arbeiten möchten, zu welchen Themen und so weiter und so fort. Aber da bastel ich, wie gesagt, noch dran. Dankeschön. Ja, das mit dem Line-Survey ist eine schöne Sache. Danke dir. Ja, wir hatten zur Europawahl damit unglaublich quasi also viel Erfolg. Wir hatten eine Landsurvey-Umfrage gemacht zur Europawahl und mithilfe beim Europawahlkampf. Und es haben sich von 1000 Piraten immerhin 220 oder so zurückgemeldet. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? Also wenn man bedenkt, dass wir nur so circa 50 bis 80 aktive Piraten haben. Und auf die Landsurvey hatten sich auch viele Piraten gemeldet, deren Namen ich persönlich noch nie gehört hatte. Ich kenne das von VMB und Lime Survey in Hessen, da passiert das genauso. Da wird meistens 30 bis 80% erreichst du teilweise in der Umfragenwerte von Leuten, die kennst du gar nicht. Ja, und ich hoffe halt, dass das bei diesen beiden Lime-Service ebenso ist. Schön. Hier mal eine Nachfrage für dich, also für die Leute aus Gamescom, ich krieg gerade DMs, also 2-3 Leute werden auf jeden Fall nach Köln fahren, habe ich gerade mitbekommen. Also es werden auf jeden Fall Leute da sein, mehr da sein. Gut. Gibt es da noch Fragen grundsätzlich, allgemein oder zu Schleswig-Holstein? Es ist einfach göttlich, wie du Schleswig-Holstein aussprichst. Ich höre das zu gerne. Ja gut, ich habe noch eins vergessen zu erzählen zu The Freedom Not 4. Die PPU hat von Bord entschieden, auch Freedom Not 4 die Actionwoche in Brüssel zu unterstützen. Wollte ich wenigstens noch nachgeholt haben. Danke dir, Thomas. Ja, das mit Schleswig-Holstein kriege ich immer, weiß ich nicht, habe ich mir so angewöhnt. Gut, dann gehen wir mal auf die Beendigung der Sitzung. Wenn nicht jetzt noch jemand kommt und was hat. Nicht? Okay. Dann beende ich die Sitzung um... Halt. Ja, bitte. Ja, ich bin eben erst da. Ich weiß nicht, ob das schon verhandelt wurde. Das gibt hier die Kohlekette in 1-2 Wochen oder so in Brandenburg. Und da war die Frage, ob jemand vom BUFO dabei sein wird. Also Brandenburg haben wir keine Information bekommen. Erklär uns mal auf. Wo sollen wir da sein? Ich habe die Daten gerade nicht parat, weil ich gerade erst rein bin. Das findet auf jeden Fall jetzt im August, soweit ich informiert bin, statt in der Nähe von Cottbus. Das soll eine Menschenkette sein, grenzüberschreitend gegen weiteren Ausbau von Kohle. Und das war halt hier der Wunsch entstanden, ob jemand vom BUFO dabei sein kann und wenn, wer. Kannst du mir per Mail die Daten schicken, dann schicke ich das an die Kollegen raus und dann sage ich da Bescheid. Ja, mach ich. So, hat noch jemand? Was? Okay. Dann beende ich jetzt die Sitzung um 21.03 Uhr und danke allen. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Creative Commons.